Kommunistenkneipe, der Podcast. Der rote Faden mit Jörg und Harro. Herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe und ganz besonders willkommen zur ersten Folge unserer neuen Rubrik, der rote Faden. Ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich noch mehr, heute einen festen Platz in unserem Podcast-Programm einzuführen. Einen regelmäßigen Blick auf das, was in der Welt da draußen passiert. Geopolitisch, imperialistisch, strategisch. Und das nicht mit irgendwem, sondern mit einem Gast, der dieses Feld seit Jahren beobachtet. Herzlich willkommen, Jörg Gronauer. Hallo. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Mir geht's perfekt. Cool, da sein zu können. Wo bist du? Bist gerade in England? Bist du in London? Ja, genau. Ich bin in London. Sehr gut. Ja, wir starten heute gemeinsam unsere erste Folge von Der Rote Faden. Und Ziel dieser Rubrik ist es, unseren Blick auf die Außenpolitik zu verstetigen. Wir wollen hier regelmäßig die wichtigsten Entwicklungen auf der Weltbühne analysieren und einordnen. Das heißt natürlich Ukraine, Nahost, China, BRICS, NATO und so weiter und so weiter. Aus einer materialistischen Perspektive. Ja, und ich bin einfach sehr, sehr froh, dass wir als Podcast den Jörg dafür gewinnen konnten. Ich kann mir auch ehrlich gesagt niemand Besseren dafür vorstellen. Also Jörg, wirklich vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Na dir danke, dass du das machst. Für die wahrscheinlich sehr geringe Anzahl an Zuhörern, die Jörg noch nicht kennen. Ja, es gibt eine Folge mit Jörg, der war schon bei uns in der Kommunistenkneipe. Da haben wir hauptsächlich über sein Buch gesprochen, Der Aufmarsch. Damals mit Flo und ich haben dieses Interview geführt. Und wer dieses Interview noch nicht gehört hat, der hört sich anschließend an dieses Gespräch, an den roten Faden nochmal dieses Interview an. Das ist nämlich auch sehr gut mit Jörg. Genau, und für die, die dich noch nicht kennen, Jörg, ganz kurz, wer bist du und was machst du eigentlich so? Ich bin freier Journalist. Ich verbringe meine Zeit mit Recherchen, vor allem zur Außenpolitik, auch zum Neofaschismus. Das sind meine beiden großen Themen sozusagen und ich veröffentliche meine Texte dann in unterschiedlichen Medien, zum Beispiel in der Jungen Welt, auf der Website germanforeignpolicy.com in der Konkret, zeitweise auch punktuell auch in antifaschistischen Medien, ganz unterschiedlich. Das ist so mein, was ich so tue. Also die meisten kennen natürlich Jörg wahrscheinlich aus der Tageszeitung Junge Welt. Oder von German Foreign Policy, da ist Jörg auch aktiv. Sag mal, du warst doch letztes Wochenende auch Referent auf der Marxist Summer School in Belgien, oder? Du warst doch da. Ja, genau. Das war ein wirklich spannendes Event. Ist veranstaltet worden vom Institute for Marxist Studies in Belgien. Das ist ein junges Institut und so aus dem, ich sag jetzt mal, aus dem Dunstkreis der PVDA, PTB, also der Partei der Arbeit drüben. Das ist veranstaltet worden, diese Marxist Summer School von eben diesem Institute for Marxist Studies in Zusammenarbeit unter anderem mit der Außenstelle der Luxemburg-Stiftung in Brüssel. Na, das war eine recht wirklich sehr, sehr ansprechende Veranstaltung mit, ich glaube, über 400 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Also sehr gut besucht und es gab intensive Kurse zu unterschiedlichsten Themen, also Einsteigerthemen zu Themen wie Kapitalismus allgemein, Imperialismus allgemein, auch mit einem Schwerpunkt auf eine Imperialismusanalyse mit einer Perspektive aus dem globalen Süden. Also eine sehr spannende Geschichte. Ah ja, schon mal Spoiler, wir haben uns schon vorgenommen, für die nächste Folge, für die zweite Folge, wird es eher um Kongo und Sudan gehen. Ich glaube, da können wir einiges aufgreifen von der Marxist Summer School. Okay, aber für heute in der ersten Folge möchten wir einleitend noch ein paar Worte zum Konzeptionellen verlieren, also wie wir uns dieses Format vorgestellt haben. Und das Ganze lief jetzt in den letzten Tagen, Wochen so ab, dass Jörg und ich uns ein paar Artikel zugeschickt haben. Wir haben die kommentiert, Notizen gemacht. Und die Idee ist jetzt, wir greifen diese Texte auf, stellen die ganz kurz im Überblick vor und versuchen dann im Gespräch ein bisschen klüger daraus zu werden. So ganz ohne Theorie funktioniert das nicht. Also ein bisschen theoretisches Gerüst brauchen wir, damit das nicht so ein Meinungshopping wird. Und wir haben überlegt, es gibt so vier zentrale oder Basisbezugspunkte, die ganz geeignet sind für die Orientierung. Gemeint sind vier wichtige Schriften, dass jedes auf seine Weise ein Stück weiter helfen kann, die Entwicklungen in der Weltlage, die wir beobachten, auch zu verstehen. Und diese vier Schriften wären erstens von Karl Clausewitz vom Kriege, das ist schon uralter Schinken von 1832. Erschreckend aktuelles Buch, ich habe es jetzt gerade wieder gelesen und also Karl Clausewitz, wirklich Pflichtlektüre. Er hat diesen berühmten Satz geprägt, der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Und das ganz wichtig, Krieg verfolgt immer einen Zweck und ein Ziel und ist kein Selbstzweck. Das ist so das, was der Geostratege Karl Clausewitz ganz maßgeblich mitgeprägt hat. Ein zweites Buch, das du, Jörg, auch immer, auf das du immer wieder eingehst, zum Beispiel als du der Aufmarsch geschrieben hast 2022, ist immer wieder Preschinski, The Grand Chessboard, beziehungsweise auf der, jetzt wieder in der neuen Auflage im Deutschen, Die einzige Weltmacht. Da kommen wir heute, glaube ich, auch immer mal wieder drauf zurück, über die Ideen dieses, dieses Geostrategen, dieses US-Sicherheitsberaters. Ein kleiner Spoiler, das Buch von Preschinski, Die einzige Weltmacht, das wird auch bei uns in der Kommunistenkneipe in diesem Monat im kleinen Büchertisch besprochen. Oh, cool. Ach so, habe ich dir noch gar nicht erzählt, ja. Coole Sache. Ja, hat sich gelohnt. Da kann ich das Buch einmal für hier lesen und einmal für einen kleinen Büchertisch und dann ist meine To-Do-Liste doch etwas schneller abgehakt. Das ist ökonomisches Arbeiten, Jörg. Genau. Das andere Buch, das habe ich auch nur durch dich kennengelernt. Das ist ein meines Erachtens furchtbar schlechter Roman, aber trotzdem wichtig, um einen Blick auch in die Perspektive zu werfen. 2034, das Buch von Elliot Ackerman und James G. Stavridis. Das ist ein fiktives Zukunftsszenario, in dem ein dritter Weltkrieg ausbricht. Nur ein Stück weit fiktiv, denn tatsächlich sind das sehr realistische Szenarien, die da auch beschrieben werden. Als Roman finde ich ihn völlig untauglich, sehr plumpe Figuren, aber die Idee davon ist wirklich lesenswert. Kann man auch mal empfehlen, dieses 2034. Unbedingt. Das letzte Buch, das sinnvoll ist für so einen Grundstock an geopolitischem Verständnis, ja, ist das Buch, das ich jetzt schon zweimal mindestens erwähnt habe, nämlich deins, Jörg, Der Aufmarsch. War für mich auf jeden Fall ein ganz wichtiges Buch, um einen Überblick zu bekommen für das große Schachbrett. Ach cool, das freut mich. Ja, also war für mich super wichtig. Ich glaube, für viele andere auch. Das sollte man echt im Bücherregal haben, Der Aufmarsch von Gronauer aus dem Papirossa. Okay, ewig lange Vorrede, machen wir es kurz. Wir steigen jetzt ein mit unserem ersten Komplex. Also wir widmen uns heute drei größeren Komplexen. Der erste Komplex ist Nahost, der zweite ist Ukraine, Russland, NATO und dann gehen wir am Ende noch nach China und wir werden zu jedem dieser Komplexe jetzt ein paar Artikel vorstellen und uns kurz dann darüber unterhalten. Was geht da gerade so tagespolitisch ab? Bei dem ersten Komplex Nahost ist natürlich auch in den letzten Wochen Berichterstattung ohne Ende, also ganz viel Tagespolitik drin. Wir erinnern uns, Friedrich Merz bedankte sich öffentlich bei der israelischen Regierung dafür, dass sie, Zitat, unsere Drecksarbeit erledigen. Dafür hat unser Bundeskanzler, deiner nicht mehr, Jörg, du bist fein raus, aber sozusagen der deutsche Bundeskanzler hat sich eine Strafanzeige einkassiert von Dieter Dehm und Dieter Hallervorden. Hast du das eigentlich mitbekommen? Ja, ja, genau. Das hat sich bis hier rumgesprochen. Also, naja, und für die einen ist diese Eskalation mit Teheran eine Form der Vorwärtsverteidigung. Ne, für die anderen ist es schlichte Drecksarbeit. Für Washington ist es offenbar ein militärischer, geostrategischer Erfolg. Aber so oder so, es bleibt ein Bruch mit dem Völkerrecht. Was ich total interessant finde, die Mainstream-Medien scheint das überhaupt nicht mehr groß zu interessieren. Also Völkerrecht ist immer dann eine Kategorie, die herangezogen wird für die Bewertung, wenn es für die eigenen Interessen förderlich ist. Und Völkerrecht spielt immer dann eine untergeordnete Rolle, wenn man hier aber die eigentlichen Interessen gegen das Völkerrecht durchsetzen will. Also das macht sich gerade in der Gegenwart ja an zwei parallelen Kriegsschauplätzen extrem sichtbar. Das ist ja sehr, sehr entlarvend. Ja, genau, würde ich ganz genau so sehen. Es ist wirklich ganz, ganz offensichtlich, dass es nur noch instrumentalisiert wird. Dieses große Thema Teheran haben wir uns jetzt nur oberflächlich angeschaut, denn momentan waren bei den tagespolitischen Geschehen wieder mehr das Vorgehen der israelischen Regierung in Gaza und Westjordanland war in der Tagespresse sehr präsent. Natürlich hat das auch wenig mit Völkerrechtskonformität zu tun. Aber vor allem diese geopolitische Rolle Israels innerhalb von der transatlantischen Gesamtstrategie für diese gesamte Region, die verdichtet sich aktuell so richtig wie unter einem Brennglas, vor allem im Gazastreifen. Wir haben da, Ann-Sophie und ich haben ein cooles Interview geführt mit Karin Leukefeld, auch zur historischen Herleitung, wo das alles herkommt. Das soll hier an der Stelle auch nochmal empfohlen sein. Naja, und jetzt nach den aktuellen Plänen haben wir es hier, wie gesagt, dieser geopolitische Brennpunkt. Es scheint auch ein militärischer Experimentierraum zu sein, also wird auch viel ausprobiert. Und das Neueste ist ja, dass es sogar zu einer potenziellen Investitionsfähre wird. Also Stichwort Riviera des Nahen Ostens, dass man hier nach entsprechender Vertreibung sogar versucht, da ordentlich Kapital rauszuschlagen, zu investieren. Und Jörg, vielleicht fangen wir an mit dem ersten, in dem Fall im Bericht, den wir uns ausgesucht haben. Das war der Bericht von Albanese, der UN-Sonderberichterstatterin. Und die hat ja ganz schön auf den Putz gehauen. Das hat ja ein ordentliches Echo entfacht, als sie veröffentlicht hat, der Übergang von einer Ökonomie der Besatzung hin zu einer Ökonomie des Genozids benennt da einige Firmen, die Kapital schlagen aus dieser aktuellen Situation, genannt nur bei den deutschen Firmen, mal Axel Springer, Siemens, Volkswagen, ThyssenKrupp. Ich glaube, in der Summe sind es 15 deutsche Firmen. Die USA haben sie gleich auf die SDN-Sanktionsliste gesetzt. Das heißt, eigentlich darf, wenn ich das richtig verstanden habe, du kannst es gleich nochmal korrigieren, US-Amerikaner, Personen wie Unternehmen eigentlich keinen wirtschaftlichen Kontakt mehr mit Albanese haben. Also diese SDN-Sanktionsliste ist schon ziemlich herb. Und Jörg, wie ist das denn jetzt, wenn so private Unternehmen so ein hochrentables Geschäft wittern? Ja, dann wird ja in der Regel nicht lange gezögert und schnell investiert. Wie beurteilst du eigentlich zurzeit diesen Bericht von Albanese, dieses Ökonomie der Besatzung hin zur Ökonomie des Genozids? Ich persönlich finde den hochspannend, weil er wirklich tatsächlich zeigt, eine Tatsache, die in dem Zusammenhang immer wieder genannt wird, ist, dass die Börse in Tel Aviv wirklich boomt, ne? Und ich glaube, ihre Kurse verdoppelt hat im Durchschnitt im vergangenen Jahr oder seit dem 7. Oktober 2023. Und die Perspektive, die sie da einnimmt, also sich mal anzuschauen, wie ist das überhaupt, wer profitiert davon, ne? Und welche Konzerne sind das? Das ist eine, wie ich finde, wirklich hochwichtige Sache, denn man kann sehen, dass tatsächlich eben Konzerne davon profitieren. Das sind natürlich zum einen Rüstungskonzerne, das sind aber eben auch andere, wie etwa Baukonzerne oder eben eine ganze Reihe weiterer. Und das, denke ich, ist eine sehr wichtige Sache. Ich denke, das ist schon ein zweischneidiges Schwert, denn Unternehmen heute schauen tatsächlich nicht ausschließlich auf den Profit, sondern also auf den konkreten Profit in einem konkreten Fall, sondern auch auf den globalen Profit. Und ich denke, viele Unternehmen sind sich schon bewusst, dass ein allzu großer und allzu offensichtlicher Profit im Gazakrieg sehr, sehr schnell natürlich weltweit Schaden anrichten kann. Insofern denke ich, wenn man sich die einzelnen Konzerne anschaut und ihr Agieren, dann muss man das auch in Rechnung stellen. Aber erstmal, dass Albanese wirklich das ökonomische Interesse an diesem Krieg rausgearbeitet hat, das finde ich eine sehr, sehr, sehr, sehr verdienstvolle Sache. Und das macht doch auch nochmal deutlich, wie der ökonomische Hintergrund bei diesem ganzen fürchterlichen Krieg dort ausschaut. Und du hast es ja vorhin auch schon erwähnt, ne? Klar, also zu diesem ökonomischen Interesse gehört auch das Interesse von Rüstungskonzernen aller Art, eben auch neue Methoden der Kriegführung dort auszuprobieren. Ein Beispiel kann man erwähnen. Das sind Methoden der Kriegführung mit künstlicher Intelligenz, die in Gaza wirklich vielleicht zum ersten Mal im größeren Stil ausgetestet worden sind und die dann in einem vollumfänglichen Krieg praktisch im Iran-Krieg, also in diesem 12 Tage dauernden Krieg, dem Angriff Israels auf den Iran und bei den iranischen Gegenschlägen, dann wirklich in einem vollen Krieg, also zwischen zwei Staaten, zwischen zwei Streitkräften, sage ich mal, zur Anwendung gekommen sind. Aber ja, genau, das kann man dort eben beobachten. Und diese Kriegführung mit künstlicher Intelligenz ist eben ein sehr gutes Beispiel dafür. Also wir werden unten in die Folgenbeschreibung werden wir auch den Artikel oder den Bericht, den werden wir da unten noch verlinken. Es lohnt sich wirklich da mal reinzugehen. Es sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, 30 Seiten. Also man kann den auch wirklich gut lesen. Sehr empfehlenswert. Das ist auf jeden Fall was, was jetzt in der aktuellen Tagespolitik ganz wichtig war. Ein zweiter Artikel, über den wir drüber gestolpert sind, war aus der, ja, aus der jungen Welt. Tony Blair Institut, TBI, Gaza Rivera. Und das ist wirklich interessant. Das Tony Blair Institut unterstützt einen Plan, den Gazastreifen nach dem Krieg in eine Tourismus- und Investitionszone umzuwandeln. Und die Voraussetzung, dass das passieren kann, ist die Vertreibung weiter Teile der palästinensischen Bevölkerung. Und dieser Plan heißt Great Trust Plan. Und diese Tony Blair Institut, jetzt habe ich eben gesagt, die haben den unterstützt. Formal richtig ist, sie wurden gebeten, den zu prüfen auf seine Rentabilität, auf seine Wirtschaftlichkeit. So ist es ganz richtig. Hast du dir den auch ein bisschen angeguckt, Jörg, diesen Great Trust Plan? Ja, klar. Das ist, was die ökonomische Ebene angeht, auch wirklich sehr, sehr aufschlussreich, muss man dazu sagen, ne? Interessant finde ich auch, also Trump ist ja irgendwann Anfang des Jahres mit der Idee rausgekommen, halt eben da ja praktisch Luxusresorts in den Gazastreifen zu bauen und vorher eben die Bevölkerung zu vertreiben. Ne? Aber das Interessante ist, dass die Überlegungen dazu tatsächlich, soweit man weiß, inzwischen tatsächlich schon im Oktober vergangenen Jahres angefangen haben. Also angefangen vor allem in der Kooperation zwischen auf der einen Seite einigen israelischen Geschäftsleuten und auf der anderen Seite der Boston Consulting Group. Die Boston Consulting Group, das ist so eine der wirklich ganz großen Beratungsunternehmen international. Also ein ganz prominentes Unternehmen eigentlich, ja. Und die haben dann eben zusammen mit israelischen Geschäftsleuten und dann eben auch unter Einbeziehung des Tony Blair Institute, also des Apparats, den der Tony Blair sich hier in London aufgebaut hat, um eben weiterhin mit seinem Geld, mit seinem Wissen und seinen persönlichen Kontakten eben Geld zu verdienen. Ja, die haben dann eben zusammen diesen Plan entwickelt. Und da kann man sehr gut sehen, wie da eben geplant wird, aus einer ja, Massenvertreibung von bis zu 2 Millionen Menschen eben Profit zu schlagen und dort dann unterschiedliche Sachen hinzubauen. Also angefangen von einem Luxusresort mit irgendwelchen Luxusinseln, die man da ins Meer setzen will, so nach dem Vorbild von ähnlichen Projekten in den Vereinigten Arabischen Emiraten, bis hin zu einem Industriepark, der soll Elon Musk Industriepark heißen. Das sind die Pläne. Da sieht man, dass die Pläne nicht ganz aktuell sind, ne? Elon Musk ist ja inzwischen aus dem Geschäft. Ja, und lauter solche Sachen. Und zwischendurch erfährt man dann, dass da auch Wohnhochhäuser und Wohnburgen gebaut werden sollen. Und wenn dann tatsächlich wirklich der eine oder die andere Palästinenserin aus dem Gazastreifen noch dort wohnen bleiben will, dann gesteht man dem dort zu, eben dort eine Wohnung zu kaufen, zu erwerben. Aber das ist ein chauvinistischer Ton, der hinter diesen Plänen steckt. Das ist wirklich, wirklich fürchterlich. Ja, aber wie gesagt, ne, also so dieses Gesamtbild, ne, erstmal der Krieg als ein Unternehmen, was auch eben der Profitmaximierung einer ganzen Reihe von Unternehmen dient. Und auf der anderen Seite eben die Nachkriegszeit, also die Vertreibung der Bevölkerung, zumindest eines Teils der Bevölkerung. Und dann eben die Nutzung dieses Gebietes für Projekte, aus denen man eben wieder Profit schlagen kann, von Wohnburgen über Industrieparks bis zu Luxusresorts für irgendwelche reichen Scheichs und den Trump-Clan. Ne, ja, das ist schon ein wirklich eindrucksvolles Bild, um die ökonomische Ebene hinter diesem furchtbaren Krieg dort in den Blick zu kriegen. Ja, es sagt auch viel aus über diese zivilisierte, demokratische, westliche Weltordnung, die da eine geplante Vertreibung irgendwie als Wiederaufbau verkauft oder framed. Das hat schon einen furchtbaren Beigeschmack. Naja, aber auch du hast es ja gesagt, ne, hier geht es ja wirklich um gigantische Kapitalmengen. Und gerade wenn es kriselt und Überakkumulationskrise, dann sucht das Kapital ja immer wieder Investitionsanlagen. Wo kann es irgendwie hin, damit es nicht überakkumuliert? auch europäisches, also aus Great Britain und US-amerikanisches. Also da wird wahrscheinlich nicht lange gezögert, um da so eine zweite Dubai-Insel oder ähnliches zu machen. Ich nehme an, das wird gerade wirklich heiß diskutiert. So ganz kriegt man das ja auch nicht mit. Ich habe versucht, diesen Plan irgendwie in die Finger zu kriegen, diesen Great Trust Plan. Ich habe ihn nicht gefunden. Also falls irgendjemand Unterlagen bekommen hat, gerne teilen. Das läuft natürlich auch alles ein Stück weit hinter verschlossenen Türen. Aufmerksam geworden ist über diese Tony Blair Institut. Ich habe das nur mitbekommen über einmal diesen Junge Welt-Artikel und dann über die Financial Times und den Guardian. Die hatten noch darüber geschrieben, aber ansonsten, ja, war das gar nicht so laut, muss ich sagen. Ja, erstaunlich, ne? Erstaunlich. Aber da, wo es peinlich wird, da wird in den Medien gerne auch geschwiegen. Also in den großen Leitmedien hier im Westen wirklich bitter. Die Financial Times schreibt ja, sie hat Einsicht gehabt in die Unterlagen und sie hat zumindest eine Seite hat sie daraus dokumentiert. Aber tatsächlich, ne, das ganze Ding ist natürlich Ja, wenn ich es nicht richtig geheim. verstanden habe, dann hatte die Financial Times die TBI, also die Tony Blair Institut, gefragt, ja, wisst ihr was davon? Und die haben erstmal gesagt, nein, wissen wir nichts davon, das ist ja furchtbar, damit haben wir nichts zu tun. Und dann haben die aber einen Chatverlauf vorgezeigt und gesagt, na ja, gut, jetzt sind aber zwei von euren Vertretern aus eurem Think Tank Institut sind ja offensichtlich dabei gewesen, also informiert gewesen müsst ihr ja sein. Ja, gut, wir haben da zugehört, aber wir haben auch nur zugehört. Und dann haben die gesagt, ja, Moment mal, es wurde doch aber an euch der Auftrag gegeben, das Ganze zu prüfen. Und dann kam nichts mehr. Dann war irgendwie so Feierabend, okay, da möchten wir eigentlich nichts mit zu tun. Aber natürlich ist das extrem lukrativ für die, das zu prüfen und zu validieren, welche Gewinnmargen gibt es da. Denn das ist ja letzten Endes das, was dann bestimmen wird, wie sehr diese Vertreibungspolitik auch forciert wird. Okay, der dritte und letzte Artikel aus diesem Komplex war Netanyahu in den USA. Der Artikel war von David Sigmund Schulz, auch aus der Jungen Welt. Und da ging es eigentlich darum, dass genau dieser Plan, dieser Great Trust Plan, also langfristige Vertreibung von Palästinensern und eine faktische Annexion des Gazastreifens, den hat er mitgebracht nach Washington. Der wurde da recht wohlwollend zur Kenntnis genommen. Und dann hat ja zynischerweise Netanyahu auch noch Donald Trump für einen Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Das ist der Hammer. Das ist schon irgendwie so ein bisschen eklig. Das muss man sagen, okay, ihr seid schon irgendwie die Platzhirsche, müsst ihr dann die alle Gewaltinstrumente in ihrer Hand haben, aber das reicht nicht, da muss man das Ganze irgendwie auch noch vor der Geschichte irgendwie so eklig darlegen. Naja. Jörg, wie beurteilst denn du gerade so diese Gesamtlage? Weil wir reden jetzt ja viel auch über die Ökonomie dieses Krieges. Wird ja teilweise gerade in der bürgerlichen Geschichtsschreibung stark voneinander getrennt. Da passieren Kriege immer aus allen möglichen Gründen, aber es hat nie was mit Ökonomie zu tun oder ganz selten. Also die haben noch nie was vom Septemberprogramm gehört, vom Bettmann-Hohlweg-Plan, die haben noch nie was vom Großplan Ost gehört oder sowas. Also ganz, ganz viele Sachen, die will man eigentlich nicht in Zusammenhang bringen, dass hinter Kapitalismus auch eine gewisse Kriegsgefahr steht. Da gibt es ja dieses bekannte Zitat, ne, der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen. Und Genau, ja, so recht. wie schätzt du das im Moment ein? Wer ist denn eigentlich jetzt so dieses entscheidende Subjekt dieser Politik oder besser gesagt dieser Fortsetzung der Politik mit offensichtlich ganz anderen Mitteln? Ist das würdest du sagen, das primäre Subjekt ist hier die israelische Regierung, die Trump-Administration? Sind das die Kapitalfraktion? Wer würdest du sagen, ist hier so ein bisschen hauptbestimmend gerade? Liegt das tatsächlich alles in Tel Aviv? Ich würde denken, es ist ein Mix, ein ziemlich komplexer Mix. Also es gibt genau die Kapitalinteressen, über die wir gerade gesprochen haben. Die sind natürlich voll da, auf jeden Fall. Es gibt das klare Interesse der Netanyahu-Regierung im Nahen und Mittleren Osten jetzt die Dinge so weit wie möglich in ihrem Interesse klarzuziehen. Ich sage auch wirklich mal in ihrem Interesse und nicht im israelischen Interesse. Das wäre noch eine andere Frage, ne? Aber gut, die versuchen jetzt wirklich gerade ihre Pläne durchzuziehen und die münden, wenn sie die durchgezogen kriegen, tatsächlich in eine israelische Dominanz, zumindest im Nahen und angrenzenden Teil des Mittleren Ostens, also in der Großregion, das denke ich, kann man sagen. Es gibt aber einen Faktor, der meiner Einschätzung nach da quer steht, und das ist tatsächlich, das sind die Interessen, die Trump-Regierung verfolgt. Und da denke ich, muss man sich klar sein. Also Trump geht es nicht um Frieden. Das wäre, glaube ich, eine Unterstellung, also das lässt er sich raushängen gerade, ne? Aber das wäre eine Unterstellung, die nicht gerechtfertigt ist. Und dass die, also ich meine, er sagt ja, er will den Ukraine-Krieg beenden. Er sagt jetzt, er will irgendwie auch den Krieg da im Gazastreifen beenden. Gleichzeitig tut er was und da kommen wir vielleicht gegen Schluss nochmal drauf. Er rüstet wirklich wie blöd in Ost- und Südostasien auf. Ne, das hat sich echt gewaschen. Und was man da sehen kann, ist halt, dass Trump jetzt versucht, mit aller Macht das zu vollenden, was Obama angefangen hat im Jahr 2011, nämlich diesen Pivot to Asia oder den Fokus auf den Machtkampf gegen China. Und China ist so stark, wenn man einen Machtkampf gegen China startet, kann man sich's nicht leisten, sich noch irgendwo anders zu verzetteln. Deswegen will Trump unbedingt eine Entlastung in Europa. Das heißt also, diesen Krieg mit der Ukraine, in der Ukraine, beenden nach Möglichkeit. Und er will, und das wäre meine Einschätzung dazu kann man sich sicher darüber streiten, aber meine Einschätzung wäre, dass er tatsächlich im Moment alles drauf anlegt, im Nahen und Mittleren Osten irgendwie Ruhe in den Karton zu kriegen. Und genau mit diesem wirklich platten Ausdruck Ruhe im Karton. Also ich glaube, dem ist völlig egal. Hauptsache, er kann seinen Fokus nach Ost- und Südostasien verschieben und es brennt da im Nahen und Mittleren Osten nichts mehr an. Man sieht ja, ne, dass er zuerst versucht hat, noch irgendwie mit Iran eine Einigung hinzukriegen. Dann gab es diesen israelischen Angriff. Dann hat Trump sich praktisch oben drauf gesetzt, ne, nochmal einen draufgehauen. Dann aber sehr schnell eben Netanyahu wirklich genötigt und gezwungen, diesen Krieg erstmal wieder einzustellen, ne, gegen Iran. Ich denke, es spricht einiges dafür, dass Netanyahu den gerne noch weitergeführt hätte. Konnte er aber nicht. Und naja, man muss schauen, denke ich, wie der Trump eben meint, sein Ziel durchsetzen zu können, irgendwie im Nahen und Mittleren Osten die Dinge zur Ruhe zu kriegen. Und ich glaube, der hätte überhaupt keine Probleme da mit dieser Lösung, eben hat er ja auch schon gesagt, ne, die Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben und da dann Luxusresorts hinzubauen. Warum nicht, ne, würde ich mal denken, aus Sicht von Trump sozusagen. Aber da gibt es halt schon Probleme. Und die Frage ist tatsächlich, ob man mit dieser Vertreibungslösung tatsächlich Ruhe in den Nahen und Mittleren Osten kriegt. Und von daher bin ich mir nicht sicher, wie Trump da wirklich auf lange Sicht fahren wird. Man konnte das ein bisschen sehen, als er Mitte Mai an den Golf gereist ist, nach Saudi-Arabien, in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Katar. Und die Pläne, die er da geschmiedet hat, das sind tatsächlich viele Dutzende Milliarden Dollar schwere Pläne für ja die Technologisierung des Mittleren Ostens gewesen. Und da stehen nun wirklich ganz gewaltige Profite auf dem Spiel. Also da geht es nicht um jetzt irgendwie ein Luxusresort, sondern da geht es um Rechenzentren, KI-Rechenzentren für Dutzende Milliarden Dollar, mehrere davon und überhaupt ganz viel. Das heißt also, das ökonomische Interesse daran könnte sich als größer erweisen als das ökonomische Interesse an einem Weiterführen des Gazakriegs und ja, dem Bau ja, dieses Projekt Gaza Riviera, sage ich jetzt mal, ne? Verkürzt gesagt. Und da, glaube ich, müssen wir perspektivisch auf schauen, wie Trump weiterfährt. Ich traue mir nicht zu, das irgendwie vorherzusagen, kann, glaube ich, niemand. Du hast ja gesagt, er will so ein bisschen aus der Ukraine raus, wollte den Krieg ja, ich glaube, noch bei seiner Amtseinführung innerhalb weniger Tage beenden. Das ist ja nachweislich misslungen. Jetzt ist es aber eben immer noch da, dass dieser Krieg da weitergeht, unabhängig davon, was in Washington sich irgendwie zurechtgelegt wird. Aktuell wird dieser Krieg geführt. Und deswegen schauen wir da auch genau hin. Natürlich nicht nur wir, da schaut ein Großteil der Welt hin. Und zu unserem Bundeskanzler nochmal, der hat sich ja einiges gegönnt in den letzten Tagen. Und wenn so ein Bundeskanzler öffentlich erklärt, die diplomatischen Mittel seien erschöpft, das hat er jetzt ich glaube, er hat es in Rom gesagt, wo diese Wiederaufbaukonferenz war. Ich weiß jetzt gerade, weil ich Clausewitz wieder gelesen habe, also ich weiß nicht genau, was Clausewitz zu sowas gesagt hätte, vielleicht einfach auch nur willkommen in der Realität, dass ein Bundeskanzler jetzt sagt, okay, Diplomatie ist over, also da machen wir jetzt, da ist alles erschöpft. Solche Aussagen markieren ja Das ist natürlich so ein bisschen rhetorisches Geplänkel, rhetorische Eskalation auch. Aber sie können auch außenpolitisch oder in außenpolitischen Kreisen als Grünbefehl interpretiert werden, also als symbolischer Startschuss für militärisches oder strategisches Handeln ohne explizite Kriegserklärung. Ich will jetzt nicht sagen, dass das eine Kriegserklärung impliziert hat oder ob das ein Grünbefehl war, aber es ist doch eine Rhetorik, die wirklich in ihrer stetigen Verschlechterung mittlerweile Niveaugrenzen unterschritten hat, die ich persönlich als sehr gefährlich wahrnehme. Dann gehen wir wieder also zu unseren theoretischen Grundlagen, also dieser US-amerikanische Geostratege Preschinski, der dieser außenpolitische Berater war, Architekt der US-Weltordnung. Und er hat ja immer gesagt, Europa steht ja strategisch notwendig, aber als untergeordneter Partner, so der Juniorpartner der Vereinigten Staaten. Und gerade das spielt ja jetzt eine Rolle in diesem, wenn man den Ukraine-Krieg als Ganzes verstehen will. Das hast du ja schon auch 2022, als du dein Buch veröffentlicht hast, im gleichen Monat, in dem dieser Krieg ja damals ausgebrochen ist, Ende Februar, an dem Anfang des Februar hast du, glaube ich, beim Papi Rossa dein Manuskript eingereicht. Genau, ja. Das war ein perfektes Ja. Timing, ne? Ja, so gesehen. Die militärische Aufrüstung dieser, also unserer europäischen Staaten, vor allem ja gerade Deutschland, die wurde ja schon immer von allen US-Regierungen der letzten Jahrzehnte, die wurde ja nicht nur begrüßt, sondern richtig aktiv eingefordert, ne? Macht endlich eure 2% von eurem BIP für die NATO-Ausgaben. Und gleichzeitig hat das ja eine gewisse Paradoxie, denn dadurch entsteht ja der Widerspruch, dass wenn sich Europa wirklich vollends nur noch auf so eine kriegskeynesianistische Weise aufrüstet, dann entsteht ja auch für Europa eine gewisse Souveränität durch eine Gewaltfähigkeit. Und das ist ja, damit entzieht man sich ja auch ein Stück der Hegemonialmacht der USA auf dieser Gewaltschiene. Genau diese Dynamik beobachten wir gerade. Und du hast den FAZ-Bericht, den finde ich nämlich, der passt da prima rein, einen Kommentar aus der FAZ von Nicolas Busse mit reingebracht. Der hieß: Wir tun es nicht für Trump. Kannst du uns nochmal oder auch für die Zuhörer nochmal zusammenfassen, was ist von Nicolas Busse so die Kernessenz von seinem Kommentar? Also er geht davon aus, in diesem Kommentar geht er davon aus, von der Beobachtung, dass die USA unter Trump im Mittleren Osten machen, was sie wollen, mehr oder weniger, und sich überhaupt nicht um deutsche Interessen scheren. Er macht das fest jetzt an dem Angriff der Vereinigten Staaten auf die eben Atomanlagen in Iran, stellt fest, also nachgefragt haben die sowieso nicht vorher. Die haben auch nicht Bescheid gesagt vorher. Also noch 3 Tage vorher hat er, oder 2, hat der deutsche Außenminister, ist aufgrund seiner Beziehungen, also seiner Kontakte nach Washington, davon ausgegangen, dass die USA dort nichts machen werden. Und dann machen sie das einfach, ne? Und der, ja, der Busse, der meiner Einschätzung nach wirklich gut vernetzt ist, der sagt, ja, offensichtlich kommt das überhaupt nicht mehr auf Deutschland und Europa an. Das ist eine Demütigung, wenn man so will, gegenüber der europäischen Politik, dass die USA einfach machen, was sie wollen und ihrem angeblich besten Verbündeten nicht mal wirklich Bescheid sagen, geschweige denn den irgendwie nachfragen, wie ihn das Ganze betrifft. Und ja, die Schlussfolgerung eigentlich, und das ist eine, die zumindest unter den Außenpolitik-Experten, unter den Strategen wirklich sehr viele ziehen, auch Busse tut das. Das ist die Schlussfolgerung, dass man tatsächlich, wenn man nicht mehr ernst genommen wird von den USA, dass man dann tatsächlich seine Machtbasis aber ganz gewaltig aufbauen muss. Und dazu gehört auch natürlich, also ökonomisch ist die EU schon, Deutschland und die EU sind schon, haben schon eine gewisse Stärke, trotz aller Krisen. Die darf man auch nicht übersehen, diese Krisen, in denen ökonomisch eben Deutschland und die EU gerade stecken. Aber gut. Einiges Gewicht bringen sie noch auf die Waage, nur militärisch kommen sie halt überhaupt nicht an die USA ran. Und was dann eben viele sagen, wie Busse eben auch, ist, dass es dringend notwendig ist, eben eine massive Aufrüstung einzuleiten, um eben, ja, Merz sagt es ja immer wieder, ne, die Bundeswehr zu den konventionell stärksten Streitkräften Europas zu machen und tatsächlich hier, wie man es dann auch immer formuliert, den europäischen Pfeiler der NATO oder die Truppen der EU-Staaten zu einem militärischen Gewicht zu machen, das dann irgendwann mal es mit den USA aufnehmen kann. Das ist so die Grundidee, und von daher sagen die alle, und ich denke, das sollten wir ihnen noch abnehmen, von daher sagen die alle, es ist tatsächlich ich sage jetzt mal kurz, im deutschen Interesse, tatsächlich so massiv aufzurüsten, um auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten zu kommen irgendwann. Zumindest annähernd, auch militärisch. Und ich muss jetzt einschieben, das ist natürlich nicht in unserem Interesse, also nicht in meinem, auch nicht in deinem. Das ist im Interesse der herrschenden Klasse hierzulande, ne? Die ja unbedingt es darauf anlegt, in der Weltpolitik eine wichtige Stimme zu sein. Und die herrschende Klasse in Deutschland, auch die hier in Großbritannien, auch die in Frankreich zum Beispiel, die legen sehr viel Wert darauf, eben auf Augenhöhe mit den USA zu kommen, weil sie eben auch eine dominante Position in der Welt wieder erreichen wollen oder zumindest das halten wollen, was sie können. Und ja, von daher rüsten sie tatsächlich auch in ihrem Interesse auf, das nicht unseres ist, muss ich mal dazu sagen. Also das ist das Interesse der herrschenden Klasse. Dann ganz kurz zu unserem Interesse, Jörg. Ist denn diese Rückkehr zum Kriegskeynesianismus mit dem einhergehenden Sozialkahlschlag und die Abkehr von diplomatischen Grundsätzen, fühlst du dich damit sicherer? Fühl ich mich sicherer? Auf überhaupt gar keinen Fall. Also wenn man das Wort Sicherheit ernst nimmt, ne, und das sollte man doch eigentlich tun, wenn man das Wort Sicherheit ernst nimmt, dann gibt es nur eins, was Sicherheit erreichen kann unter den gegebenen Verhältnissen heute. Wir leben ja in einer waffenstarrenden Welt, ne, und das Einzige, was Sicherheit bieten kann, ist Abrüstung. Ne? Aufrüstung schafft keine Sicherheit. Das schafft mehr Spannungen, noch eine größere Kriegsgefahr. Wie auch immer man zu dem Konflikt jetzt zwischen dem Westen und Russland oder sagen wir mal zwischen den europäischen NATO-Staaten und Russland steht, aber die Aufrüstung schafft keine Sicherheit. Wenn man Sicherheit will, muss man abrüsten. Ja, das wäre mein Interesse. Und auch was die Aufrüstung angeht, es wird ja viel davon geredet, ne? Also gut, die Autoindustrie kollabiert in Teilen in Deutschland. Soll man denn dann nicht den Arbeitern und Arbeiterinnen die Möglichkeit geben, halt in Rüstungsbetrieben weiterzuarbeiten? Aber das ist meiner Ansicht nach völlig kurzsichtig, denn wenn man die internationalen Spannungen und die Kriegsgefahr erhöht, dann schafft man sich eben, wie gesagt, keine Sicherheit. Und von daher denke ich auch, dass diese Form von Kriegskeynesianismus eben nichts ist, was in unserem Interesse sein kann. Ja, wir hatten gerade das Gespräch mit Georg Fülbert, ob das nicht eine Form der Krisenbewältigungsstrategie ist, um eine Krise, die der Kapitalismus, also auch eine systemische und keine zyklische Krise, die 2007 spätestens begonnen hat mit dem Kollaps des Hypothekenmarktes in den USA, nicht richtig rausfindet. Wir erinnern uns noch an die ganzen Katastrophen in Griechenland etc., Euro-Rettungsschirme und so weiter, Occupy-Demos. Eine Phase, in der ich stark politisiert wurde. Ja. Das sind ja alles Ursachen oder das sind ja alles Entwicklungen. Die Ursache ist eine Überproduktionskrise, aber dann sehen wir die Phänomene dieser Krise. Der Kapitalismus findet nicht daraus, versucht das auch ein Stück weit vielleicht zu beantworten mit Investitionsstrategien, also auch Staatsinterventionismus wie dem Green Deal. Green Deal ist ja auch keine schlechte Idee, ist nur krachend gescheitert, also hat ja gar nicht funktioniert. Die Gründe davon, die gehören jetzt in eine andere Diskussion, aber festzuhalten ist es. Und Schosch Fülbert, denke ich, teilte auch ein Stück weit die Haltung, dass dieser Kriegskeynesianismus auch wieder ein Staatsinterventionismus ist, mit dem die herrschende Klasse versucht, eine Antwort auf eine systemische Krise zu finden. Mit Transformationsprozessen im kapitalistischen Überbau, aber eben auch ein Stück weit wieder, weil du das eben auch gemeint hattest, naja, dann schlägt die Produktion halt um von Automobil zu Panzer und zu irgendwelchen Stabgranaten oder sowas. Das ist unter Umständen auch eine Krisenbewältigungsstrategie ist, die wir hier beobachten. Ja, würde ich so teilen. Aber halt keine, die in unserem Interesse ist, sozusagen. Ist im Interesse der herrschenden Klasse, sicher, ne? Auch die Umstellung oder die haben ja einen immensen Rückstand inzwischen, die Industrie in Deutschland und in der EU, was jetzt, sagen wir mal, künstliche Intelligenz angeht oder überhaupt im Tech-Bereich, da gibt's ja viele Rückstände. Und man kann natürlich hingehen und sagen, okay, wir versuchen das sozusagen auf militärischer Ebene aufzuholen, auf der Ebene der Rüstungsindustrie sozusagen. Also im Drohnenbau praktisch, sagen wir mal platt gesagt, ne? Und der Umrüstung der Streitkräfte auf eine KI-gesteuerte Kriegführung, ne? Auch dafür braucht man KI. logisch. Und wenn man es, das ist schon, würde ich auch so sehen, ne? Eben die Idee, die dahinter steckt, eben die aktuelle Krise sozusagen auf diesem Weg zu bewältigen und dabei vielleicht auch den eigenen Aufstieg wieder hinzukriegen. Aber es ist halt wirklich alles um den Preis einer gewaltigen Zuspitzung der internationalen Konflikte, einer dramatischen Erhöhung der Kriegsgefahr. Und also Krieg ist eben für alle, die nicht zur herrschenden Klasse gehören, immer das Schlimmste, was passieren kann. Genau, dieser Krieg, der oder ein Krieg, der tobt jetzt gerade. Wenn ich mich über die militärischen Entwicklungen informieren möchte, lese ich meistens vom Reinhard Lauterbach die Artikel. Da fühle ich mich immer ganz gut informiert. Ich glaube, Reinhard ist da einer der größten aktuellen Experten, der tagespolitisch da immer gut informiert ist. Ja, War auch schon bei uns zu großartig Gast. immer. Ja. Ja, genau. Jetzt ist die Frage, Jörg, wie beschreibst du aktuell die Entwicklungen? Also mal nicht so sehr die politischen, sondern vielleicht erstmal auch die militärischen Entwicklungen in der Konfrontation zwischen dem ukrainischen und dem russischen Militär. Welche Entwicklungen, wie würdest du sie aktuell beschreiben? Im Moment, ich finde auch die Berichterstattung von Reinhard Lauterbach wirklich großartig. Muss ich das mal einfügen. Das ist echt ein Glücksfall, dass es das gibt, gerade bei dem Thema, wo man ansonsten wirklich nur parteiische, und dann ist es unterschiedlich, eine parteiische Berichterstattung oder sogar nur eine parteiische Kampfschreiberei lesen kann. Das ist ja ganz, ganz gruselig. Und ja, das ist wirklich großartig, dass es das gibt. Ja, was den Krieg angeht, im Moment ist es wohl so, dass tatsächlich die russischen Streitkräfte an einigen Stellen der Front zumindest wieder in der Offensive sind aktuell. Es ist nach wie vor so, dass man immer wieder hört, dass die Lage für die militärische Lage für die Ukraine sehr, sehr prekär ist. Unter anderem auch deswegen, weil die Ukraine nach wie vor große Schwierigkeiten hat, eben ja, Nachschub, also personellen Nachschub zu kriegen. Die Leute hauen ab, ne? Völlig, also wenn sie eben eingezogen werden sollen, ne? Die Leute hauen ab, versuchen eben ihre Einziehung in die Truppe zu vermeiden, und in eine immer größere Zahl versucht das. Von daher ist, denke ich, das eines der ganz großen Probleme der Ukraine, dass ihr das militärische Personal perspektivisch fehlt. Und ich kann nicht erkennen, wie da irgendwie eine Wende erzielt werden soll, auch nicht im Entferntesten. Das nochmal, ne, davon ausgehend, dass der Merz sagt, die Diplomatie sei am Ende. Also dieser Satz allein ist bodenlos, denn wenn man die Diplomatie in die Tonne kloppt, ne, dann bleibt nur noch der Krieg, und das in einer Situation, wo die Ukraine wirklich auf verlorenem Fuß steht. Und ja, wie es weitergeht, denke ich, wird man sehen müssen. Also sicherlich versuchen die europäischen NATO-Staaten nochmal da ohne Ende Waffen reinzuschieben in die an die ukrainischen Streitkräfte und dadurch den Krieg da noch mal ein bisschen was zu reißen oder den Krieg zumindest zu verlängern. Aber eine wirkliche Perspektive konnte ich noch nie wirklich sehen, und ich finde, man kann sie jetzt noch weniger sehen denn je, außer dass ja jetzt wirklich dieser bittere Satz irgendwann Realität zu werden droht, dass die da Krieg führen bis zum letzten Ukrainer. Ja, die Herrschenden haben ja auch gerade in Rom bei dieser Wiederaufbaukonferenz sich abgesprochen, wie denn jetzt der Kurs weiter aussehen würde, wie wird man nach einem Krieg die Ukraine wieder aufbauen können. Zwei Dinge fand ich hervorstechend. Das eine, die Außenministerin von euch, die britische Außenministerin, hat relativ weit gegriffen. Ich glaube, es waren irgendwie sowas Richtung 19 Jahre könnte hier noch weiter eine Förderung laufen, eine militärische. Und das bedeutet ja so viel wie Ukraine, stellt euch drauf ein, euer Krieg dauert noch lange, aber für euch stehen alle Zeichen auch in Zukunft auf Krieg. Das fand ich die eine sehr interessante, wenn auch desaströse Äußerung. Die zweite stand dann so ein bisschen zwischen den Zeilen, nämlich wurde sehr viel darüber spekuliert, welche Investition kann denn für diese oder jene Region auch mit gigantischen Summen, 500 Milliarden, 800 Milliarden, da wurden große Zahlen genannt, die nötig wären, um die Ukraine aufzubauen. Aber, und das war so ein bisschen das zwischen den Zeilen, es ging nicht um die gesamte Ukraine, sondern die östlichen Regionen der Ukraine wurden gar nicht mehr in die Kalkulation mit aufgenommen. Sprich, die sollen nicht aufgebaut werden, und das transportiert ja auch Die westlichen Mächte sind bereits militärisch zu dem Schluss gekommen, dass mit den östlichen Regionen, die sind weg. Also das scheint ja schon quasi ein Eingeständnis zu sein. Ja, würde ich genauso sehen. Ist auch realistisch, muss man dazu sagen, aber würde ich ganz genauso sehen. Von daher sieht man da auch wieder diese Doppelbödigkeit, ne? Auf der einen Seite hier zu fordern, dass der Krieg weitergeführt werden soll und auf der anderen Seite implizit einzugestehen, dass das Ganze völlig, also rein militärisch gesehen, völlig sinnlos ist, weil es nie, nicht zu einem ukrainischen Sieg führen kann, auch nicht annähernd. Reinhard Lauterbach hatte noch einen zweiten Artikel drin mit dem Titel Trumps Mikrofonprobe. War eine Anlehnung an Ronald Reagan. Der hat wohl in den 80ern, vielleicht weißt du noch genau wann, Oh nee, das kriege ich auch nicht mehr ganz zusammen. also paar 80 muss irgendwie Ronald Reagan mal inszeniert haben, dass das Mikrofon nicht, also es war noch nicht eingesteckt, aber es war dann doch eingesteckt und dann wurden halt sehr provokante Äußerungen wie in 5 Minuten wird die Sowjetunion beschossen. Solche Provokationen wurden damals geliefert im Kalten Krieg. Und jetzt hat Reinhard hat dann einen coolen Bogen geschlagen. Der hat nämlich diese Analogie, diese historische hergestellt. Denn beim CNN kamen zwei Sprechproben raus aus einem mitgeschnittenen Telefonat von Donald Trump mit Putin und Xi Jinping. Und da sagt also Donald Trump, er werde aus Moskau und Beijing die Scheiße herausbomben, wenn sie weiter Krieg in der Ukraine führten bzw. Taiwan angriffen. Das ist jetzt natürlich, das ist so irgendwie der vulgäre Ton von Donald Trump, der sich halt wie so ein Elefant im Porzellanladen auf dem diplomatischen Parkett bewegt. Das ist traurig genug, aber Jörg, jetzt sag mal, diese Make America Great Again Kampagne, die ist doch hauptsächlich angetreten unter Trump mit einem Zurückziehen aus den internationalen Konflikten und Kriegsherden, also wieder hin zum alten, konservativen, republikanischen Isolationismus. Jein. Also auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite aber nicht, was China angeht. Zumindest ist das meiner Analyse nach für die, die Politik machen, unter Trump, mit Trump, ne, nie die Option gewesen, sich wirklich aus dem Konflikt mit China rauszuziehen. Ja, was den Konflikt mit Russland angeht, ne, und ja, auch was die Konflikte im Nahen und Mittleren Osten angeht, da wollen die, wie vorhin erwähnt, ne, da wollen die, denke ich, Ruhe haben. Aber das Ganze, um sich eben auf den großen Machtkampf gegen China konzentrieren zu können. Und das sieht man wirklich, wirklich einfach, wenn man sich ganz empirisch anschaut, was die Vereinigten Staaten gerade in Ost- und Südostasien tun. Also wie die im Norden der Philippinen, da wo die Philippinen am nächsten an Taiwan dran sind, oder ganz im Westen der Philippinen auf Palawan, wo eben die Philippinen ganz nah an umstrittenen Inseln dran sind, wie die da massiv aufrüsten, Raketen stationieren, Manöver veranstalten, gemeinsam mit den philippinischen Streitkräften. Und gerade auch dabei sind, sich umzupositionieren mit dem erklärten Ziel, die optimale militärische Position gegenüber China einzunehmen. Also von daher würde ich denken, dass klar, also die wollen tatsächlich meiner Einschätzung nach Ruhe in Europa haben und Ruhe im Nahen Mittleren Osten haben. Aber meiner Ansicht nach dient das halt wirklich nur der Vorbereitung eben auf den endgültigen Machtkampf gegen China. Und was dieses Magerspektrum in der Bevölkerung angeht. Ich finde das sehr schwierig einzuschätzen. Auf der einen Seite stimmt es, dass die Leute sagen, sie wollen sich auf ihr eigenes Land konzentrieren. Auf der anderen Seite findet man aber, gut, also die Ablehnung gegenüber China ist großer Konsens in den USA insgesamt, aber die härtesten antichinesischen Haltungen findet man tatsächlich in diesem Magerspektrum. Und von daher würde es mich wundern, wenn dieses Spektrum wirklich ernste Schwierigkeiten damit hätte, den Konflikt gegen China zu forcieren. Man könnte Beispiele anführen von einzelnen Personen, die sich schon in so einer Richtung geäußert haben. Aber gut, das wird jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Es ist auf jeden Fall interessant zu beobachten, dass der Isolationismus, naja, bestimmte Grenzen hat und das große Spiel oder das Finale auf the Grand Chessboard, das überlässt die US-amerikanische herrschende Klasse dann eben nicht den Chinesen, sondern da wird ja gerade alles vorbereitet. Auch Deutschland bereitet sich vor, das kriegen aber, glaube ich, alle mit. Ich glaube, das ist jetzt nichts, wo wir viel Neues zu beisteuern können. Also die Wehrpflichtdebatte, die Pistorius, da konsequent vorführt. Ich hatte jetzt nur mitbekommen noch, dass bei Befragungen von den, ich glaube, 14- bis 20-Jährigen es nur 2% sind, die sich selber aktiv für eine Wehrpflicht bereit erklären würden, also freiwillig selber machen würden. Und der Großteil dieser Altersgruppe, also natürlich der, die dann auch verdonnert werden würden zum Töten und zum Sterben, die haben da auch nachvollziehbarerweise natürlich keinen Bock drauf. Also die wollen nicht für egal welche Ideologie in irgendeinem Schützengraben erschossen werden oder da irgendwelche anderen Leute in Schützengraben erschießen. Das ist, glaube ich, aber weitestgehend momentan auch in den Mainstream-Medien einigermaßen gut dokumentiert. Man probiert da, glaube ich, die Bundeswehr auch personell gut aufzustücken. Und sollte das halt eben nicht gelingen, dann sagt ja Pistorius auch schon, na gut, dann warten wir noch ein Jahr ab und dann wird halt die Wehrpflicht eingeführt. Aber das kriegen wir ja alles mit. Jetzt muss ich mal fragen, ich hatte noch einen Artikel gelesen bei German Foreign Policy, Der Weg zur Bombe. War der von dir, Jörg, oder? Ja, im Prinzip sind alles kollektive Texte, die da erscheinen, aber in dem Fall stammt der Entwurf von mir, ja. Das stimmt. Dann erzähl uns dann nochmal, was ist nämlich ein extrem interessanter Artikel gewesen, Der Weg zur Bombe. Was ist der Kerninhalt von diesem Beitrag? Naja, es ist so die Grundfrage ist ja, ne, wenn der Merz sagt, die Bundeswehr, das soll die stärkste konventionelle Streitmacht in Europa werden, da fehlt ja immer noch was, ne, nämlich die nukleare Komponente. Und ohne nukleare Komponente einen Weltmachtstatus anzustreben, oder auch eine dominante oder hegemoniale Rolle in der Welt, das ist schwer möglich, ne, in der Welt, wo es eben einige Atommächte gibt. Von daher stellt sich immer die Frage, wie, also für die herrschende Klasse in Deutschland eben, ne, stellt sich immer die Frage, wie kommt man denn, wenn es wirklich ernst wird, an Atomwaffen ran? Wie kriegt man da einen Zugriff drauf? Und die Debatte läuft schon lange, die läuft im Prinzip seit vielen Jahren. Es gab sie sogar schon in den 50er Jahren mal, ne, die Debatte, bis die USA sie dann abgewürgt haben. Aber die Frage ist immer, kann Deutschland sozusagen eine eigene Atombombe entwickeln? Und das ist eine Sache, die manche durchaus in den Blick nehmen, die aber starke Gegner noch hat. Und zwar zum einen, weil es sehr teuer und aufwendig ist, zum anderen aber vor allem, weil dazu eben Deutschland aus dem Atomwaffensperrvertrag aussteigen müsste. Und wenn Deutschland das macht, warum soll es dann Iran nicht tun? Warum soll es dann Saudi-Arabien nicht tun? Ne? Und dann, warum soll es dann Polen nicht tun? Polen hat auch schon überlegt, sich Atomwaffen anzuschaffen. Ne? Und dann fällt wirklich dieses ganze, ja, dann gibt es praktisch eine Proliferationskette, so sagen das die Spezialisten dann in ihrem Jargon. Also dann gibt es eben eine Kette von Staaten, die anfangen, nuklear aufzurüsten. Und das ist dann überhaupt nicht mehr kontrollierbar und letztlich in dieser Form auch nicht wirklich im Interesse jetzt, ja, im Interesse des deutschen Staates sozusagen, ne? Von daher ist das eine Sache, die immer auf große Skepsis stößt. Eine andere Überlegung ist natürlich dann, Frankreich hat Atomwaffen, auch Großbritannien hat Atomwaffen, aber Frankreich ist ja auch in der EU drin. Und dann irgendwie halt über die EU so eine Art Zugriff auf die französischen Atomwaffen zu kriegen. Da gibt es eine Debatte. Frankreich sagt inzwischen auch, ja, im Prinzip, warum nicht? Ne? Also, wir können hier sozusagen die nukleare Abschreckung für die gesamte EU übernehmen, kein Problem im Prinzip. Aber, ne, und dann kommt das dicke Aber, natürlich redet uns niemand rein. Also über den Einsatz französischer Atomwaffen entscheidet der französische Präsident und sonst niemand. Und die Beteiligung sähe dann so aus, dass gerne die Bundesrepublik einen Flugplatz, einen Militärflugplatz zur Verfügung stellen dürfte, wo dann Frankreich in noch größerer Nähe an Russland praktisch einige Atomwaffen stationieren könnte. So ein bisschen, ne, wie die Atomwaffen in Büchel in der Eifel, die dort im Rahmen der nuklearen Teilhabe eben stationiert sind. Ja, und sowas für Frankreich, das wäre aus französischer Sicht eben vorstellbar. Das reicht aber natürlich der Bundesregierung nicht aus. Die Bundesregierung will ja selber Zugriff und selber auch eine gewisse Kontrolle zumindest haben. Und ja, da wird jetzt eben heftig drüber diskutiert. Der Spahn ist neulich mal ein bisschen vorgeprescht und hat gesagt, na, so ganz ausschließen kann man die Sache mit der deutschen Bombe nicht. Und dann hat der Merz sinngemäß gesagt, halt die Klappe. Da redet man jetzt nicht drüber, weil wenn wir jetzt drüber reden, dann verschrecken wir die USA. Und von den USA haben wir gerade im Moment noch die nukleare Rückendeckung sozusagen, zumindest offiziell. Und das werden wir auch noch ein Weilchen brauchen, bis wir eine eigene Lösung haben, von der wir noch gar nicht wissen, wie sie ausschaut. Also das ist so ein bisschen die Debatte, die da gerade im Gange ist. Sinn des Ganzen ist eben tatsächlich ja eine atomare Abschreckung für, ich sage jetzt mal, die EU oder den europäischen Pfeiler der NATO, wie immer man das Kind nennt, zu kriegen. Und aus deutscher Sicht muss da eben natürlich auch eine deutsche, zumindest Teilkontrolle eben dieser Atomwaffen dabei sein. Das ist im Kern die Sache, um die es da geht. Hätte so eine nuklear bewaffnete EU ja überhaupt strategisch kontrollierbar gehalten oder ist das überhaupt im Interesse der USA oder würde die USA da sagen, ja Moment mal, solange wir das Monopol haben, oder zumindest zwischen der EU, wo die Briten haben und die Franzosen haben, wenn dann die Deutschen noch was haben, dann kämen wir ja vielleicht sogar irgendwann zu einem nuklearen Patt. Und das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen ja auch nuklear hegemonial bleiben. Also ich könnte mir vorstellen, dass die USA das gar nicht so befürworten würde, den Wunsch nach der deutschen oder einer europäischen Atombombe. Genau, das würde ich natürlich genauso sehen, ja. Ja. Ja, aber so strategische Planspiele, wie die auch mal so ein Jens Spahn vorbricht mit seiner Abschreckungsfähigkeit, die passiert ja nicht nur in der BRD, die passiert ja auch parallel, zum Beispiel bei einem US-Think Tank, Atlantic Council. Die überlegen nämlich zum Beispiel im Moment, ob nicht ein möglicher nuklearer Erstschlag gegen China, offiziell natürlich präventiv, um halt eben einem chinesischen Erstschlag zuvorzukommen. Und bei diesem Planspielen vom Atlantic Council, diesem US-Think Tank, wie realistisch siehst du denn solche Szenarien also realistisch aus deiner Sicht, sind das einfach nur strategische Fantasien für den Ernstfall oder ist das ein bisschen ideologische Drohkulisse, um Chinas geopolitische Ambitionen ein bisschen einzuhegen? Wie ernst muss man sowas nehmen von so einem Think Tank? Ich denke, man muss es schon ernst nehmen. Es ist sicherlich auch Drohkulisse. Also wenn so jemand sich öffentlich äußert, ne, dann ist das schon auch, dann will er eine Wirkung mit der Aussage erzielen. Und das ist zum einen Drohkulisse, zum anderen natürlich auch klar machen, wie ernst das Ganze für die USA ist. Aber sicher, das spielt da eine Rolle. Ich würde das trotzdem der Sache nach sehr, sehr ernst nehmen. Also nicht, dass China einen Nuklearschlag startet. China ist neben Indien die einzige Atommacht, die in ihrer Nukleardoktrin drin hat, dass sie nie einen Erstschlag führen wird und sowieso keinen nuklearen Angriff gegen eine Nicht-Nuklearmacht führen würden. Also China und Indien sind die einzigen beiden, die das haben, diese Zusage. Gut, aber ja, dass das in eben US-Kriegsplanungen eine Rolle spielt, würde ich schon so denken. Und als Beleg dafür würde ich tatsächlich das Buch auch sehen, das du vorhin erwähnt hast, nämlich 2034, ne, von Ackermann und James Stavridis. Stavridis ist der NATO-Oberbefehlshaber in Europa gewesen, also ein ganz, ganz hochrangiger Militär. Und er hat tatsächlich versucht, in diesem Roman, den er da mit eben einem Militärkollegen geschrieben hat, da ja praktisch auch ein realistisches Szenario eben zu beschreiben. Und das umfasst eben einen atomaren Angriff auf Shanghai mit 30 Millionen Todesopfern von jetzt auf gleich. Ne? Also einen nuklearen Erstschlag der USA eben. Also ne, von daher, ich würde das sehr, sehr ernst nehmen, diese Drohung. Und meiner Einschätzung nach nimmt auch die chinesische Politik das sehr, sehr ernst, diese Drohung. Ich meine, die USA sind jetzt historisch bewiesenermaßen dazu bereit, atomare Schläge durchzusetzen. Also wir sind jetzt kurz wieder vor den August-Gedenktagen, Hiroshima und Nagasaki, als Harry S. Truman 45 diese beiden japanischen Städte dem Erdboden gleichmachte, mit anschließender nuklearer Verseuchung und all den Katastrophen, die man da noch mit einrechnen muss, ist es natürlich nie ganz auszuschließen, dass auch mal von der US-amerikanischen Regierung, wenn ein langer Weltkrieg mal tobt, ist vielleicht in der Entwicklung von einem Weltkrieg über mehrere Jahre auch irgendwann mal nuklear passieren könnte. Ich denke aber nicht, dass, wie das Atlantic Council jetzt empfiehlt, sollten wir nicht jetzt beginnen, mit einem nuklearen Erstschlag, um jetzt schon mal wie in diesem Roman 2034, um schon mal Shanghai platt zu machen. Ja, das würde ja auch nicht funktionieren. Also damit würdest du ja praktisch eben dann sofort den Gegenschlag auslösen und die Vernichtung des eigenen Landes. Denn es ist völlig klar, dass mit einem US-Erstschlag ist das chinesische Nuklearpotenzial nicht auszulöschen. Also das stimmt, das kann geschehen oder das ziehen die durchaus in Betracht im Verlauf eines Krieges, aber nicht von jetzt auf gleich. Das würde ich auch nicht denken. Ja, China wird ständig schon auch heute erwähnt. Das ist natürlich einer auch der interessantesten geostrategischen Punkte auf dem Globus. Er wird ständig irgendwie in Konfrontationen gebracht. Das ist so eine Schritt-für-Schritt-Politik. Aber neben diesen ganzen westlichen Feindseligkeiten, denen China außenpolitisch begegnet, gibt es ja noch mehr als, also es gibt mehr auf der Welt als diesen ollen Westen. In Brasilien zum Beispiel, also war gerade der BRICS-Gipfel. Und die BRICS-Regierungen kritisieren die NATO-Pläne zu ihrer Erhöhung, dass überall jetzt 5% vom Bruttoinlandsprodukt. Das ist auch was, es ärgert mich zutiefst. Also meistens werden ja immer nur 5% des BIPs genannt. Und ich hatte das neulich, also auch mit Arbeitskollegen, die dann teilweise sagen, naja, 5%, das klingt ja erstmal nicht so viel. Was ist denn das? Wenn man dann aufzeigt, dass 5% des Bruttoinlandsprodukts über 40% des Bundeshaushalts bedeuten und eine extrem starke Verschuldung, weil dann einfach nichts mehr übrig ist für viele, viele andere Sachen, wofür der Bundeshaushalt ja eigentlich verantwortlich wäre, dann ist das schon manchmal für den einen oder anderen etwas ernüchternd. Also ich weise immer ganz gerne darauf hin, dass diese 5% BIP auch richtig interpretiert werden sollten, nämlich als gigantisches Kapitalvolumen, das da in Rüstung gesteckt werden soll. Ja. Unbedingt, ja. Genau. Die BRICS jedenfalls werfen den NATO einmal diese Militärausgaben vor und gleichzeitig, dass sie ihren Aufgaben in der Entwicklungshilfe überhaupt nicht gerecht werden. Und auf diesem BRICS-Gipfel wurde jetzt was anderes noch zusätzlich besprochen. Das ist, glaube ich, höchst brisant, nämlich Alternativen zur Dollarwährung. Und da ist der Dollar ja hegemonial als Währung global. Und wenn die BRICS-Staaten anfangen würden, diese Vormacht des Dollars in Frage zu stellen durch eine Alternativwährung, dann wäre, glaube ich, echt die Kacke am Dampfen, denn Washington findet das überhaupt nicht lustig. Warum ist das eigentlich so, Jörg? Das ist schlicht und einfach, weil das dann ja die Dollar-Dominanz in Frage stellen würde. Im Moment, der Dollar ist ja auf jeder Ebene eigentlich die wichtigste Währung, sei es jetzt im Handel, ne? Also wenn man internationalen Handel treiben will, braucht man Dollar. Und das ist natürlich gut für die USA, ne? Wenn man ihre Währung braucht und ohne ihre Währung aufgeschmissen ist. Und das bietet den USA zum Beispiel die Möglichkeit, eben Sanktionen, also wirklich brutale Sanktionen durchzuführen. Denn wenn die USA irgendein Land wie Iran zum Beispiel mehr oder weniger vom Dollar abschneiden, dann hat Iran ein riesiges Problem. Und es gibt auch Vorteile, die sich daraus ergeben, dass die USA sich in Dollar verschulden können, also in ihrer eigenen Währung, dass aber andere Länder sich auch in Dollar verschulden müssen, also in einer fremden Währung und damit von Wechselkursschwankungen abhängig sind. Ne? Und das, also so eine Wechselkursschwankung kann ein Entwicklungsland, das in Dollar verschuldet ist, ganz schnell wirklich tief in den Mist reiten. Also der Dollar ist schon ein gewaltiges, die Dominanz des US-Dollars im Weltfinanzsystem ist ein gewaltiges Privileg, aus dem die USA einen sehr großen Nutzen ziehen können. Und ja, die BRICS haben angefangen, das zu untergraben. Es wird manchmal geredet darüber, dass die BRICS möglicherweise eine eigene Währung einführen. Diese Idee hat vor 2 Jahren der Lula mal stark gemacht, der brasilianische Präsident. Das ist ein bisschen, da wäre ich skeptisch und da sind viele auch skeptisch, weil eine gemeinsame Währung. Ich meine, wir haben ja mit der Griechenland-Krise gesehen, wie schwierig das sein kann, wenn man unterschiedlich strukturierte Volkswirtschaften unter eine Währung presst. Ne? Also, und die BRICS-Volkswirtschaften sind noch viel unterschiedlicher. Also die Unterschiede, ich sag mal, zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Südafrika sind gewaltig. Ne? Und es gibt auch politische Differenzen bei den BRICS. Es gibt eine harte Rivalität zwischen Indien und China. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, kein einziges Szenario, wo Indien bereit wäre, sich einer chinesisch dominierten Währung unterzuordnen. Aber eine BRICS-Währung wäre natürlich chinesisch dominiert, weil China ja die allerstärkste Wirtschaftsmacht bei den BRICS ist. Das sind so viele immanente Schwierigkeiten. Aber das heißt ja nicht, dass man nichts tun kann. Die BRICS-Staaten haben längst angefangen, ihren Handel in nationalen Währungen abzuwickeln. Und jetzt auf dem Treffen in Rio de Janeiro kürzlich hat der Vertreter Ägyptens, ich meine, es wäre sogar der Präsident gewesen, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob er auch wirklich vor Ort war. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass Ägypten stark dafür ist, seinen Außenhandel jetzt nicht mehr in Dollar abzuwickeln. Russland wickelt seinen Außenhandel inzwischen schon zu 90% nicht mehr in Dollar ab, ne? Auch wegen der Sanktionen. Und damit verliert natürlich der Dollar an Gewicht im Welthandel. Das ist schon gravierend. Und gleichzeitig die BRICS-Bank. Die BRICS haben ja eine eigene Entwicklungsbank, die New Development Bank. Und die hat angefangen, Kredite auch in nationalen Währungen zu vergeben. Also da kann Brasilien sich jetzt in Reais verschulden und Indien in Rupien. Das ist alles kein Problem mehr. Das ist für die sehr vorteilhaft und damit wird der Dollar ein Stück weit unwichtiger praktisch. Das heißt, die BRICS arbeiten schon ganz praktisch daran, dass die Bedeutung des Dollars im Weltfinanzsystem schrumpft. Im Moment, denke ich, gehen viele davon aus und das ist auch begründet, dass der Prozess dieses Einflussverlusts des Dollars dann sehr langsamer ist. Ne, also, dass das eine lange Zeit dauern wird, bis der Dollar tatsächlich irgendwann vom Thron der dominanten Weltwährung gestoßen wird. Aber man weiß es nicht. Ne, also, solche Prozesse können im Verlauf von Krisen durchaus auch rasch gehen. Das heißt, das ist ein hochkritisches Feld und eins, das, ja, wie du erwähnt hast, wirklich sehr, sehr wichtig ist. Ja, wird auch wahrscheinlich hinsichtlich einer bestimmten Zollpolitik auch weiter höchst relevant bleiben. Da spielt das ja dann eine große Rolle. Jetzt haben wir noch zwei weitere China betreffende kritische Punkte, die in den letzten Tagen passiert sind. Das eine war eine Militärübung auf Taiwan. Dort wurde der Fall simuliert, der ja auch schon fast etwas an das Buch 2034 erinnert, nämlich der chinesische Angriff auf Taiwan. Und Taiwan übt dann, wie man sich im Falle eines solchen Angriffs dann militärisch verteidigen würde. Und das andere war im Roten Meer. Da ist meines Wissens nach der einzige militärische Außenposten der Chinas. Und dieser militärische Außenposten ist da, um halt auch einfach extrem wichtigen Handelsrouten, man nennt das auch gerne mal Transitadern der Weltwirtschaft, also in diesem Meer, Rotes Meer, hin zum Indischen Ozean, in Hormuz. Dort ist dieser zur Sicherung dieses Transports, ist dieser eine äußere Militärstützpunkt Chinas und da ist ein Bundeswehrflugzeug drüber geflogen. Das wurde, habe ich dann in der Tagesschau gesehen, da hieß es, nein, das wäre ein ziviles Flugzeug gewesen, aber im Auftrag der Bundeswehr. Und die fanden das dann sehr, also bei der Tagesschau sehr erschreckend, dass dieser Militärstützpunkt das nicht so lustig fand. Ja, also ich will ja nur mal die Frage in den Raum werfen, wie weit kommt ein ziviles oder militärisches, ich glaube, es ist austauschbar, chinesisches Flugzeug der Region Ramstein, ohne abgeschossen zu Ja. werden? Ja. Also Ja. wahrscheinlich nicht so Ja. weit. Naja, Ja, nicht so jedenfalls nicht. haben die Deutschen haben dann gesagt, ja, die Chinesen hätten mit einem Laser angegriffen. Das ist natürlich eine geile Schlagzeile, ne? China greift mit Laser an, das verkauft sich. Da habe ich dann auch drauf geguckt und habe gedacht, oh cool, was ist denn da los? Tatsächlich geht's, was übrigens, China hat das dementiert, das auch noch, das muss auch noch gesagt sein. Aber es geht dabei darum, dass so ein Aufklärungsflugzeug halt mit bestimmten Sensoren ausgestattet ist und diese Lasertechnik, und das passiert auch schon seit Jahrzehnten, ist überhaupt nichts Neues und auch nichts, was irgendwie ausschließlich von China stattfinden würde, sondern es ist was ganz Erprobtes. Wie wird über Lasertechnik wird die Sensorentechnik gestört? Und was dann ganz Schlimmes mal passieren kann, ähnlich wie bei einem Laserpointer, das kann auch mal ins Auge gehen und so ein Laser zur Störung der Sensorik, der kann auch mal beim Piloten einen leichten ja, Sehschaden erzeugen. Und das wurde von der Tagesschau, das ist deswegen erwähne ich, deswegen reite ich da so drauf rum, von der Tagesschau so aufgebauscht, als wäre das jetzt eigentlich ein skandalöser Fall, der rechtfertigen würde. Naja, seht ihr, was für verkommene Schweine die Chinesen sind, da müssen wir eigentlich draufhauen, denn wenn wir nur mal gucken wollen, was sie da eigentlich machen, dann greifen die uns direkt mit Lasern an. Ja, Das war auch noch das so ein ist. Umstand der letzten Tage. Ja, man sieht, wie die Propaganda da wirklich, wirklich anschwillt, ne? Und also jeden Anlass, was auch immer genau dahinter gesteckt hat, ne? Aber und jeden Anlass eben zurechtbiegt, um ja, das ja, den eigenen Druck und das eigene Aggressionspotenzial auch zu steigern und zu rechtfertigen. Ja, guckst du eigentlich noch morgens so klassische Mainstream-Medien? Also ich esse nicht selten morgens meine Schüssel Müsli, trinke meinen Kaffee und gucke dabei die Tagesschau. Dann ist mein Tag nämlich immer schon von vornherein im Arsch. Wie ist das bei dir? Kannst du dir sowas noch geben? Erträgst du das noch? Klar, also ich lese vor allem, weil aus verschiedenen Gründen. Also zum einen ist halt sind sind gibt es bei in den Printmedien schon noch Dinge, die qualitativ deutlich besser sind als die Tagesschau. Ich finde also die Tagesschau zunehmend wirklich flach auch und einfach auch ja durch die visuelle Komponente eben noch wirklich einfach platt meinungsmachend oft. Und also genau das sieht man, das ist ist sehr wichtig zu wissen, wie die Meinung machen, aber auf der Suche nach Informationen, da begebe ich mich eigentlich selten zur Tagesschau. Aber klar, also Leitmedien, auf jeden Fall, ne, das geht nicht ohne. Und man muss auch dazu sagen, es gibt welche, also US-Medien zum Beispiel, auch die New York Times oder Washington Post oder selbst das Wall Street Journal, ne, also die sind oft wirklich offener, als es die gesamte deutsche Medienlandschaft ist. Das ist erschreckend, aber wenn man wirklich rauszufinden sucht, versucht, was passiert gerade, was ist der Fall, ne, dann ist man wirklich bei US-Medien, auch bei bürgerlichen US-Medien, noch deutlich besser aufgehoben als bei deutschen. Okay, das waren so die drei großen Komplexe, die wir abhandeln wollten. Nahost, Ukraine, Russland, NATO und noch einem kleineren Teil heute ein bisschen nach China und BRICS geschaut. Ich habe jetzt nicht wirklich so einen Ausblick vorbereitet, denn ja, das liegt gar nicht so sehr bei uns in der Hand. Das liegt eher in den Händen der Herrschenden, wie die nächsten 4 Wochen sich so darlegen werden, weltpolitisch. Deswegen können wir uns erst in den nächsten Wochen entscheiden, wie die nächste Folge dann aussehen wird. Aber genau, wie schon am Anfang mal erwähnt, wir möchten auf jeden Fall in der nächsten Folge einen Blick auf den afrikanischen Kontinent werfen und über den Sudan und Kongo sprechen. Das schüttelst du aus dem Ärmel. Ich muss mich erst ein bisschen einlesen. Aber dann wird das, glaube ich, auch eine starke Folge. Für mich dann hochinformativ. Ich werde da ganz viel Neues bei lernen. Da freue ich mich immer. Und ich hätte noch zwei Ankündigungen, die wollte ich noch platzieren. Jörg, wenn du auch noch was hast. Das eine wäre die Antikriegskonferenz am 26. Juli in Köln. Da werde ich ziemlich sicher auch hinfahren. Und außerdem ist im August wieder in Frankfurt, 11. bis 14. August, die marxistische Studienwoche mit dem Titel Staat und Kapital in der BRD heute und wird ausgerichtet von der Heinz-Jung-Stiftung und der Redaktion Z, das ist die Zeitschrift für marxistische Erneuerung. Und auch da lohnt sich ein Besuch immer. Da kann man für sehr überschaubares Geld 4 Tage viel, viel hochwertigen Input erhalten und sich gut austauschen. Also auch das sei in Frankfurt absolut empfohlen. Okay. Unbedingt, unbedingt hingehen. Unbedingt. Jörg, Jo, für heute cool. soll es mal reichen. War ziemlich intensiv. Ich danke dir vielmals, Jörg, für deine Zeit und für deinen Input. Dir auch für das ganze Organisieren und das ganze Format. Ja, wir hören uns, also wir beide hören uns sowieso die Tage. Und an den Rest, an das beste Publikum der Welt, wir hören uns wieder in eurer Lieblingskneipe. Ciao, macht's gut. Tschüss. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig, für den Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.